Das Wetter, abends und nachts Schnee oder Schneeregen. Kairo. Bei einem Anschlag in der ägyptischen Hauptstadt sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Die Polizei berichtete, dass eine Französin ums Leben gekommen ist. Unter den mehr als 10 Verletzten sollen vor allem Franzosen sein, angeblich auch mindestens ein Deutscher. Die deutsche Botschaft in Kairo bemüht sich um Aufklärung. Den bisherigen Meldungen zufolge war in der Nähe eines Cafés und einer Moschee ein Sprengsatz explodiert. Möglicherweise war es eine Handgranate. Ein zweiter Sprengsatz ging offenbar nicht hoch. Das historische Viertel Kairos um die Hussein-Moschee ist ein beliebtes Ziel von Touristen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bisher unklar. In den vergangenen Jahren haben islamische Extremisten mehrere Anschläge auf Touristen verübt. Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat das Vorbereitungstreffen für den Weltfinanzgipfel im April in London als Fortschritt bewertet. Nach den Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der wirtschaftlich stärksten EU-Staaten sagte Merkel, mit den heute getroffenen Vereinbarungen wolle man den Gipfel zu einem Erfolg machen. Nach dem Willen der EU sollen Steueroasen künftig mit Sanktionen rechnen müssen. Die Banken sollen zusätzliches Eigenkapital aufbauen und Hedgefonds und Ratingagenturen sollen besser kontrolliert werden. Die Teilnehmer des Berliner Treffens waren sich auch einig, dass das Vergütungssystem für Banker geändert werden muss. Künftig soll sich die Bezahlung an langfristigen Ergebnissen und nicht an kurzfristigen Profiten orientieren. Berlin. Für den Fall eines Zusammenbruchs von Opel hat Finanzminister Steinbrück vor einer massiven Belastung der Sozialsysteme gewarnt. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte der Minister, falls die 25.000 Beschäftigten des Autobauers und etwa noch einmal so viele Arbeitnehmer bei Zulieferbetrieben arbeitslos würden, könnte dies den Steuerzahler 2 bis 3 Milliarden Euro kosten. Opel will in den kommenden Tagen einen Plan zur Rettung des Unternehmens vorlegen, um Bürgschaften zu bekommen. Los Angeles. In der Nacht vor der Oscarverleihung hat die US-Filmbranche den Spottpreis Goldene Himbeere verliehen. Damit bedacht wurden auch der deutsche Horrormeister Uwe Boll, und zwar als schlechtester Regisseur. Zudem bekam er eine Sonderhimbeere für das schlechteste bisherige Lebenswerk. Hotelerbin Paris Hilton wurde von der Jury zur schlechtesten Schauspielerin gekürt. Zum schlechtesten Film kürte die Jury The Hottie and the Naughty. Um 2 Uhr nachts unserer Zeit beginnt in Hollywood die Oscarverleihung. Im Rennen um den begehrtesten Filmpreis der Welt sind auch Beiträge aus Deutschland. Das RAF-Drama, der Bader-Meinhof-Komplex, sowie die Kurzfilme Spielzeugland und Auf der Strecke. Lake Placid. Bei den Bob-Weltmeisterschaften in den USA hat Titelverteidiger Deutschland den Teamwettbewerb gewonnen. Bob Deutschland 1 mit der Besetzung Sandra Kyriazis, Thomas Florschütz, Marion Trott und Frank Rommel kam als Schnellster ins Ziel. Silber ging an die Schweiz, Bronze an die USA. Damit haben die deutschen Bobsportler bei der WM bisher eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille geholt. Leverkusen. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV die Tabellenführung übernommen. Der HSV gewann am Abend 2:1 bei Bayer Leverkusen. Die Ergebnisse der zweiten Liga: Koblenz Fürth 3:0, Nürnberg Wien Wiesbaden 1:0, Duisburg 1860 München 4:1, FSV Frankfurt Osnabrück 1:0 und Ahlen Oberhausen 1:3. Das Wetter in Bayern. Zwischen einem Hoch über Westeuropa und einem nach Polen ziehenden Tief gelangt morgen wieder etwas kältere Luft zu uns. In der Nacht ist es bewölkt, in Franken fällt vereinzelt auch Schnee, unterhalb 300 Meter regnet es. Sonst leichter, an den Alpen auch kräftiger Schneefall, Tiefstwerte +2 bis -1 Grad. Gebietsweise muss mit Straßenglätte gerechnet werden. Morgen weitere Schneefälle, in tiefen Lagen auch Regen, Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Die Aussichten? Bewölkt, im Süden noch Schneefall, am Mittwoch trocken und im Süden zeitweise sonnig. Am Donnerstag von Nordwesten her neue Schauer, maximal 1 bis 6, ab Mittwoch 3 bis 8 Grad. Es ist 21.05 Uhr. Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. So, Faschingssonntag. Ich habe einen roten Kugelschreiber genommen. Unten habe ich mich am Faschingsball vorbeigemogelt. Wir arbeiten. Und als Einstieg in die Arbeit möchte ich zwei Dinge erledigen, die mir symbolisch auf dem Schreibtisch liegen. Der eine Arbeitsauftrag ist, dass ich nochmal die beiden, vor allen Dingen auch die junge Frau, die letztes und vorletzten Sonntag angerufen hatte und der ich versprochen hatte, ein Institut zu nennen, wo sie eine sehr christlich fundierte, systemische Familientherapeutin findet. Da haben wir leider die Telefonnummer nicht mehr. Wir haben gesagt, wir würden zurückrufen. Bitte, bitte nochmal melden. Und auch eine zweite war an dieser Adresse und an der Telefonnummer interessiert. Auch die bitte melden. Beide bitte melden. Ich habe diesmal die Adresse dabei. So, und für meinen zweiten Arbeitsauftrag muss ich die Brille aufsetzen, weil ich stehe immer noch in dem Versprechen, das Gedicht vorzutragen, was ich vor 3 oder 4 oder 5 Mal, was uns vorgetragen wurde, das Leichte und das Schwere. Die Zuhörerin hat es uns geschickt und ich lese es jetzt vor. Das Leichte und das Schwere. Das Leichte sagt, komm, lass uns fliegen. Wie eine Feder will ich sein. Das Schwere will nur träge liegen, wie am Bach der schwerste Stein. Das Leichte und das Schwere, das Leben lädt sie beide ein. Und eine Feder lässt sich nieder am Bach auf diesem schweren Stein. Unseren ersten Anrufer. Guten Abend. Hallo Frau Lämmle, guten Abend, hier ist Gunther. Okay, wir beiden steigen ein. Wir steigen ein. Sie haben mir das Gedicht vorgelesen, Leicht und Schwer. Für mich ist vieles leicht, aber ich komme mit einer schweren Sache zu Ihnen. Und wir haben beide noch nicht mal die rote Pappnase auf, gell? Nee. Ich bin nicht so der Faschingsmensch, aber das wir tun unser sein. Bestes. Okay. Genau. Soll ich erzählen? Einfach los. Okay, also ich habe einen Sohn, der ist 9 Jahre alt und hatte bis vor 2,5 Jahren eine Lebensgefährtin, von der ich mich getrennt habe. Das heißt, wir waren nicht verheiratet. Mir wurde das alles zu viel, habe mich überfordert. Das heißt, ich bin geflohen aus der ganzen Situation. Habe dann vor 2,5 Jahren mit einer Gestalttherapie angefangen und habe viel über mich erfahren, was ich will, was ich nicht will, habe mich besser kennengelernt und das läuft ganz gut und ich habe auch eine ganz gute Entwicklung gemacht. Habe meinen Sohn jetzt Wochenende, also das funktioniert alles sehr gut. So, und jetzt war letzte Woche der Fall. Wir hatten die Beziehung nie richtig beendet oder aufgearbeitet. Und also sie hatte zwischendurch immer wieder Beziehungen und auch ich. Also das ist so die Lage. Und jetzt kam es letzte Woche halt dazu, dass ich das wissen wollte. Ich habe ja mein Gefühlsleben ausgeschüttet. Ich habe noch die Gefühle für sie. Und das habe ich ihr halt gesagt. Und wow, das wurde mir dann irgendwie abschlägig beschieden. Das heißt, sie hat mir das mit dem Satz abgetan. Ich habe dir nie irgendwelche Hoffnungen gemacht. Ja, und jetzt habe ich auf die Mutter eine Wut. Und das ist für mich was Unbekanntes, weil ich eigentlich das auf jemanden Wut haben oder so, das kenne ich so gar nicht. Und mit dem lande ich jetzt bei Ihnen. Okay. Auf die Mutter heißt, dass das auch die Mutter Ihres Sohnes ist. Das ist die Mutter meines Sohnes, ja. Okay. Also auf meine ehemalige Lebensgefährtin. Ja. Okay. Wie alt sind Sie? 42. Wie alt ist die Mutter Ihres Sohnes? Diesen Jahr jünger wie ich, also um 41. Mhm. Wobei kann ich helfen? Lass uns das mal auf so eine Frage runterbrechen, dass wir auch einen Schritt weiterkommen. Mhm. Was ist das? Wie werde ich mit der Wut fertig? Oder habe ich noch eine Chance, wieder anzufangen? Oder was ist so, wann wären wir einen Schritt weiter? Also ich wäre einen Schritt weiter, wenn ich wüsste, wie ich mit der akuten Wut umgehe. Das ist jetzt seit einer Woche. Irgendwie ist wie so ein Gefühl zu ihr abgeschnitten. Das ist so, dass ich mich ein Stück weit ausgenutzt fühle, obwohl ich natürlich die ganzen Sachen, die ich ihr, also wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis seitdem, so im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich dachte immer, ich mache das, wo ich ihr helfen kann. Ich mache das, ohne was zu wollen dafür. War da nicht eher das Überraschende, dass aus diesem, das klingt ja wie so ein wohltemperiertes Klavier, wie Sie die Beziehung schildern, gemeinsam sind Sie für den Sohn da, Sie haben sich gut organisiert, Sie sind füreinander da. War da nicht eher das Überraschende, nach zweieinhalb Jahren zu sagen, ich will dich? Das mag sein, also dass das sie nie so empfunden hat. Also wir sind, was das Thema angeht, das Beenden der Beziehung, sind wir immer ganz vorsichtig miteinander gegangen oder reden über die Beziehung, was war, warum ich gehen musste, warum es auseinanderging damals. Genau. Also wir wollten uns da beide nicht verletzen und sind da sehr vorsichtig miteinander umgegangen. Aha. Also ist ja eigentlich das Überraschende, dass Sie sich plötzlich so klar sind, das ist sie jetzt. Wie kommt diese plötzliche Klarheit? Die Klarheit kommt, indem ich weiß es heute noch nicht, ob es ist, aber auf jeden Fall sind die Gefühle da für sie und auf jeden Fall ist der Wille da, dass das was war, dass man das aufarbeitet erstmal und erstmal abschließt und dann schauen, ob was Neues sein kann oder nicht kann. Aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Oder zunächst mal nicht mehr möglich. Das heißt, Sie haben zweieinhalb Jahre eine gepflegte Distanz gelebt. Jetzt sagen sie plötzlich, lass uns die Distanz runterreißen und dann sagt sie, oh Gott, nee. Mhm. Das heißt, auch diese Woche mit ihrer Wut jetzt und ihrem klaren Ja, da höre ich aber auch schon wieder so rein, naja, so genau weiß ich es ja eigentlich auch nicht. Haben sie eigentlich genau wieder das hergestellt, was sie seit vielen, vielen Jahren machen, sich nicht zu nahe zu kommen? Richtig, genau. Jetzt hätte ich gerne mal, Sie haben gesagt, ich habe Gestalttherapie gemacht, jetzt hätte ich gerne mal die Frage mit ihm, die finde ich sehr spannend. Wann sind zu diesem, bei wem sind diese Mauern, so eine gepflegte Distanz zu leben, runtergebrochen? Bei Ihrem Sohn? Nee, weil wir haben es bei allem eigentlich immer geschafft, dass wir unseren Sohn, also dass wir nichts über unseren Sohn austragen. Wie leben Sie ganz persönlich Ihre Liebe zu Ihrem Sohn? leidenschaftlich ein uneingeschränktes Ja, das Nein ein wird klar. Uneingeschränktes Ja, ich habe jedes Wochenende, was ja relativ ungewöhnlich ist. Das Wie heißt, fühlt sich das für Sie an? Das fühlt sich für mich gut an, weil ich heute einen viel ehrlicheren Kontakt zu ihm habe, als das damals war, wie ich noch in der Beziehung war, wie ich noch in der Familie war. Wie war der, oder sagen Sie mir bitte, bitte aus der letzten Zeit einen konkreten Moment des ehrlichen Kontaktes. Wie ist der gelebt? Mit meinem Sohn? Ja. Indem ich zum Beispiel gestern Morgen um 7:30 zu ihm ins Bett rein bin, habe ihn aufgeweckt, er war ganz zerzaust, hat ausgeschaut wie ein Pumuckl und ich komme dann zu ihm ins Bett und dann, wenn er aufwacht, dann umklammert er mich immer ganz fest und dann drückt er mich immer ganz fest und dann hat er eine Reihe von Stofftieren im Bett und mit denen spielen wir dann immer noch eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas. Also das sind Momente, wo ich einen ganz, ganz tiefen Kontakt habe zu ihm. Nur er und ich. Also wir machen nicht Mords was, sondern wir sind einfach nur da. Der zerzauste Pumuckl. Der zerzauste Pumuckl, genau. Und dann fließt das Herz. Wenn wir uns jetzt diese Liebe jetzt vorstellen, die in dieser Schilderung drin steckt, dieser zerzauste Pumuckl, dieses Kuscheln, diese ganzen Tiere drumherum, sie zwei beide, wenn sie diesen ganz innigen, das ist ja wie so ein Wonnemoment nehmen. Mhm. Boah, das ist ja ein ganz starker, reicher Moment. Ja. Wenn wir uns diesen starken, reichen Moment mal vorstellen, haben Sie den auch mal in einer anderen Beziehung gelebt? In einer erwachsenen Beziehung? Ganz gute Frage. Habe ich in einer erwachsenen Beziehung gelebt, aber nicht mit der Mutter meines Sohnes? Also das war. Scheint mir eine spannende Aussage zu sein. Also so den unmittelbar ehrlichen, authentischen Moment, wie ich es mit meinem Sohn oft habe, den habe ich eigentlich mit der Mutter meines Sohnes, wir waren 12 Jahre zusammen, habe ich so nie gehabt. Könnte es dann sein, dass das, was Sie die letzten Jahre aufgebaut haben, was ich so wohltemperiertes Klavier nenne, könnte es nicht sein, dass dann das auch die Lösung ist zwischen Ihrer Lebensgefährtin und Ihnen, dass Sie sich einfach haben hinreißen lassen zu so einem Moment, wo Sie sagen, es hätte so schön sein können oder gar, es könnte so schön sein. Aber gibt es nicht vielleicht auch, und Sie haben das ja jetzt sehr klar beantwortet, diese Wonne, weichen, Kuschel, zerzausten Pumuckl-Moment, den kenne ich mit dieser Frau nicht. Es ist richtig, genau. Und das würde dann heißen, wenn man dieses Muster des wohltemperierten Klaviers lebt, das heißt, dass der Status, der jetzt da ist, dass der akzeptiert wird. Also sie lebt ihr Leben, ich lebe mein Leben. Und man geht nach wie vor, wie wir es ja auch die letzten Jahre gemacht haben, wertig und achtend miteinander um. Aber es ist kein Weg mehr, der zusammenführt. Es scheint, als ob Ihre Lebensgefährtin und Sie diesen Weg gemeinsam gefunden haben, ja? Mhm. Was immer Sie geritten hat, vor einer Woche es rumzureißen. Richtig, und mir zu sagen, also ich will ja immer da wie ein Schulbub vorkommen, wo es gesagt hat quasi, was hast du da gesehen? Das kann ja gar nicht sein, oder? Spinnst du, oder was? Ganz genau. Genau, also so meine Wahrnehmung hat sie mir mit einem Satz, und das war ein sehr, sehr starker, mächtiger Satz, den Satz, mit dem Satz hat sie mir meine ganze Wahrnehmung von den Jahren, wie sie teilweise da war, hat sie mir zusammengehaut, auf Deutsch gesagt. Wenn wir jetzt Ihre Sicherheit nehmen, die Sicherheit, dass dieser zerzauste Pumuckl-Moment in dieser Beziehung nicht gespürt wurde. Wenn wir zweitens davon ausgehen, dass Ihre Lebensgefährtin und Sie seit vielen Jahren, Stichwort wohltemperiertes Klavier, ein Miteinander gefunden haben, wo Sie gut auskommen. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass Wertschätzung auch sich selber gegenüber ist, sich zu trauen, das, was Sie sich jetzt eben getraut haben zu spüren und zu sagen. Wo ist dann die Wut? Weg. Genau. Das ist dann weg. Also das ist dann, weil man dann eben sieht, es ist so, wie es ist und dann ist die Wut auch weg. Ja. Das war spürbar an Ihrer Leichtigkeit und Ihrer Heiterkeit. Ja. Und ganz von außen, auch wenn ich diesen überfallartigen Moment vor einer Woche auch wertschätze, ganz von außen möchte ich Ihnen und Ihrer Lebensgefährtin sagen, dass Sie eine sagenhafte Lebensleistung hinblättern, Ihrem Sohn gegenüber so zu leben, wie Sie es geschafft haben. Mhm. Weiter so. Gut. Wenn ich mir das wünschen darf. Ja, Sie dürfen es sich wünschen und ich mir auch. Und Sie dürfen es auch uns wünschen. Das ist gut so. Alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Und schönen Abend noch. Schönen ciao. Abend, ciao. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich auf Sie. Sie erzählen mir ein bisschen. Ja, also ich bin schon seit 72 in Deutschland und ab 74 ungefähr nach dem Geburt meines Sohnes habe ich so eine Sucht bekommen, also Einkaufssucht und also Kleider. Aber möglichst billig, ja, billig, billig, billig, und ich musste irgendwie alle billige Kleider haben, und in dieser Zeit war ich sehr unzufrieden mit meinem Leben, also ich könnte die Sprache nicht, überhaupt nicht beherrschen und keine Zeitung lesen, kein Fernsehen verstehen, keine Freunde, und ja, das war irgendwie, das Gefühl, gerade deswegen habe ich ja angerufen, ich weiß es nicht, ob es mich überhaupt erfüllt hat, aber das war ein Muss, also das war ein Muss, ja. Und es hat sich bisher so weiter entwickelt, und es waren zum Beispiel, ich erinnere mich nur eine Zeit, wo wir im Campingplatz waren am Meer, 3 Wochen lang. Und da war dieses Interesse, diese Sucht weg. Also ich war so voll zufrieden, ja. Und zurzeit ist wieder so die Zeit, wo man alles günstig kaufen kann. Mhm. Und ich habe wieder fast halb Zimmer Kleider eingekauft. Mhm. Also jetzt geht es mir materiell auch nicht so gut. Mhm. Ja? Ich könnte mich nicht beherrschen. Aber es hat sich diesmal was Neues auch ergeben. Ich könnte mal diesmal mir auch ein bisschen Teures gönnen. Mhm. Ja, also. Also das heißt, ich höre eine Schnäppchensucht. Und ich höre, die Schnäppchensucht bezieht sich auf Kleider. Wie alt sind Sie, darf ich das fragen? 57. Sie sind verheiratet? Geschieden. Seit wann? 1990. Sie leben in einer Beziehung? Nein, ich bin allein. Alleine. Wie ist der Kontakt zu Ihrem Sohn? Der ist ja nun mittlerweile erwachsen. Ja, der lebt mit seiner Freundin. Wir haben telefonisch Kontakt und er kommt vorbei. Und wir sind die Freunde. Wir können über alles eigentlich reden. Ja, Freunde und doch Mama, Mutter. Also kein Problem. Ganz nette, ganz liebe und ganz freie. Sie haben Freundinnen? Ich habe Freundinnen, so ganz spirituelle. Also so. Ich hatte sogar so eine Gruppe und es hat sich mal gelöst und fängt wieder neu an, habe ich gehört. Ja. Also ich bin 6 Monate hier und 6 Monate in meinem Heimat. Mhm. Und also hier mag ich diese spirituelle Freunde, und drüben habe ich mich für Straßentiere engagiert und das zerreißt mein Herz. Also irgendwie, das ist meine innere Hölle. Und zurzeit Kleider ist irgendwie vielleicht doch meine Rettung oder vielleicht auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Nun begleitet Sie das ja seit 1974. Also Sie sind sozusagen seit über 30 Jahren Profi Schnäppchenjägerin. Was macht den Moment jetzt gerade aus, dass Sie sagen, ich will jetzt etwas verändern? Oder haben Sie innerhalb dieser 32-jährigen Profikarriere bereits schon mal versucht, das zu unterbrechen? Also ich habe jetzt eine zuerst mal mit einem Feng Shui-Buch in der Hand. Entrüppeln. Das war nämlich meine nächste Frage. Was machen Sie? Jetzt ist das Wohnzimmer ja wieder mit neuen Klamotten. Was machen Sie mit den alten Klamotten? Also ich habe schon öfter gegeben, ja. Mhm. Und ich bin jetzt wieder bereit zu geben. Ich habe auch wieder so zwei Säcke voll. Aber das ist die nächste Problem. Ich muss unbedingt diejenigen geben, wo wirklich braucht. Oder okay. Tierlieb ist. Ich habe solche Haken auch. Ne? Also, Sie sind seit 32 Jahren, haben Sie eine granatenharte Profikarriere hingelegt. Als Schnäppchenjägerin. So lange hält es kein Leistungssportler aus, noch nicht mal ein Hobbysportler. Hatten Sie denn mal einen Einbruch mit therapeutischer Hilfe oder haben diese 3 Wochen Ausnahme beim Campingplatz, aber haben Sie überhaupt schon mal professionell was versucht, diese Profikarriere zu stoppen? Ja, also ich habe das sowieso meine Therapeuten gehabt und ich habe dieses Thema auch geschildert, aber sie hat nicht so ernst genommen. Sie hat wirklich, also ich habe von ihr eigentlich nichts bekommen, also was mir helfen könnte. Okay, was erwarten Sie sich, und Sie sind ja, wie gesagt, voller Bewunderung für die Profikarriere, was erwarten Sie von mir? Ja, ich wollte mich verstehen, warum unbedingt billig, warum unbedingt Kleider und was decke ich damit in meinem Leben oder welche Lücken stoppe ich voll mit diesen Kleidern, weil meine Wohnung ist jetzt voll, da sind keine Lücken mehr. Was haben Sie für eine Arbeitshypothese darüber? Wie? Sie sagen, ich will das verstehen. Ich will mich verstehen, warum ich das... Ja, und was haben Sie für Gedanken drüber? Sie machen also, sich... Ja, ich habe höchstens diese Gedanken gemacht. Ich mache ja mir schon seit Jahren Gedanken. Also, letzter Punkt, was ich so für mich erreicht habe. Ich habe irgendwie doch nichts gefunden, also wo ich... Also harmonische Kontakte fehlen mir. Ich habe zwar spirituelle Kontakte, so geistige, aber so mal so entspannen, so mal mich fallen lassen, so mal, ich weiß nicht, genießen, so zusammen genießen und in Leichtigkeit leben. Ja, so mich teilen, mich geben, wie ich bin, mich zeigen und auch so von meinem, man sagt Level, oder? Ja, also mit Leute, also ich habe diese Sehnsucht mit. Solche Leute fehlen mir. Also mich ausdrücken, mich zeigen und diese Kleider irgendwie so Ausdruck von meinem Inneren vielleicht, ja, damit erreiche ich vielleicht. Wenn wir davon ausgehen, dass das, was Sie so lange Jahre ja fast zwanghaft machen, wenn wir davon ausgehen, dass das eine Lösung ist, eine Lösung, die sie zwar mitunter pleite sein lässt, eine Lösung, die ihr Wohnzimmer manchmal ungenießbar sein lässt, aber wenn wir davon ausgehen, dass es eine Lösung ist, eine Lösung, sie schildern es als Problem und als Defizit. Ich würde es gerne anschauen, dass es eine Lösung ist. Wie fühlt sich das an? Wenn Sie dieses Schnäppchen gekauft haben. Wie fühlt sich das an, wenn Sie diese Klamöttchen dann in Ihrem Wohnzimmer haben? Es ist wie so ein zwanghaftes, ich zisch mir jetzt mein Bier ein. Was passiert dann mit Ihnen? Ich würde es als Lösung sehen, sonst würden Sie es nicht 32 Jahre lang praktizieren. Als Lösung? Ja. Das ist höchstens, habe ich... Es ist beschissen eigentlich, ja, dass ich das, also es ist beschissen, weil ich habe keine. Was sagt der Alkoholiker, wenn er nachher einen Kater hat? Aber was sagt der Alkoholiker während dieses Schnäppchenjagens? Ja, Was sagt da der Alkoholiker? Es schmeckt. Ich brauche das nächste Kleid. Ich hab's geschafft. Was ist da? Das ist nicht beschissen, das ist am Ende. Weil dann, am Ende, ja, am Ende. Aber weil das das Jammertal ist, genau, das ist am Ende, das ist der Kater. Ja, also dabei ist so irgendwie, das schenkt mir so wie buntes Leben, was ich für mich, was mir fehlt. Boah, ja. Da sind Sie sich sicher, zielsicher, gehen Sie diesem Ziel nach, Sie wissen, welches Objekt es ist, Sie wissen, an welchem Platz das ist, Sie wissen, wie Sie sich behaupten können, so? Sie setzen sich durch. Das ist es, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, diese Form, diese Farbe, diese Modell. Also ich bin so irgendwie... Ja, weiter, weiter, weiter. Diese Farbe, dieses Modell, weiter. Mhm, ja. Weiter. Diese Farbe, dieses Modell. Mann, das war eben klasse. Weiter. Mhm. Was wissen Sie da? Das ist diese Farbe. Ja, das ist irgendwie, damit kann ich mich ausdrücken. Das passt mir, das ist meins. Das ist meins. Ja, das ist mein... Wie kann ich mir Sie da vorstellen? Ja. Also die Farbe springt Sie an. Sie wissen, dass es das Modell ist. Das ist meins. Gehen Sie dann zielgerichtet vor? Also wenn ich... Ich gehe in den Laden und gucke und dann probiere an und dann gucke ich, sehe ich mich am Spiegel und dann, ich denke, ja, das passt mir. Das ist mein Stil, genau. Das drückt mich aus, das bin ich, so bin ich. Das ist ja eine Trefferquote von 100%, gell? Das heißt, das ist ja eine traumwandlerische Sicherheit. Das bin ich. Mhm. Wir Normalbürger stehen morgens auf und fragen uns mitunter bei niedrigem Blutdruck, wer bin ich? Mhm. Und Sie haben da die Antwort gefunden. Das passt, das will ich, das probiere ich an, das bin ich, das ist meins. Das heißt, Sie finden mit einer traumwandlerischen Sicherheit, die keinerlei Ängste beinhaltet, Ihren Weg. Und insofern ist es für Sie eine Lösung. Alles andere, wenn Sie sich von dieser Lösung verabschieden, dann sind Sie so normalbürgerisch wie wir, die sich immer wieder fragen müssen, wer bin ich? Wie stehe ich zu jemandem? Wie ist der Austausch zu jemandem? Wie halte ich Stand? Was will ich? Lauter Fragen, die alle so ein bisschen mit Angst besetzt sind. Mhm. Und lauter Fragen, die wir manchmal beantworten können, manchmal wird die Angst größer. Das heißt, dass Sie für sich eine Lösung gefunden haben, wo Sie völlig angstfrei zu 100% sagen können, ja, hier spüre ich mich, hier stehe ich, hier bin ich, das will ich. Und insofern ist es eine Lösung. Wenn Sie sich wirklich von der Lösung verabschieden wollen, hieße das, auszuhalten, also wirklich zu lernen, auszuhalten mit diesen täglichen Ängsten, die mit uns verbunden sind. Angst im Job, Angst in Beziehung, Angst in intimer Nähe, all das, was ich schon gesagt habe. Dieser blutdruckarme Satz morgens, wer bin ich? Wer guckt mir da im Spiegel überhaupt entgegen? Das kann ich gar nicht sein. Sich diesen Ängsten zuzuwenden, das hieße nochmal in eine Therapie zu gehen. Also soll ich jetzt Therapie machen, meinen Sie? Wenn Sie wirklich auf diese Lösung, ich weiß es nicht, ob Sie sagen, es geht jetzt im Moment ein bisschen aufs Portemonnaie, das Wohnzimmer ist auch wieder zu voll. Seit 32 Jahren begleitet es Sie. Sie haben gesagt, ich will eigentlich erstmal nur ein Bild dafür haben. Wieso tue ich das? Wenn Sie wirklich etwas verändern wollen, dann fände ich eine Beratungssituation hilfreich, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der Leidensdruck groß genug ist. Ist groß genug? Also kein Platz mehr, deswegen genug. Ja. Ich kann mich auch schwer trennen eigentlich. Höchstens, wie ich sagte, wenn jemand wirklich braucht, dann gebe ich gerne. Heißt das, dass wir Ihnen jetzt schon, also dass wir Ihnen nach dieser Sendung bereits eine Adresse geben dürfen? Oder heißt es, dass Sie das alles erstmal so sacken lassen wollen? Also Adresse würde ich gerne nehmen. Okay. Mhm. Frau Lemle, ich möchte Sie nochmal zuletzt was sagen, was Sie gesagt haben, also diese Ängste, ja natürlich das Ganze. Aber wissen Sie, also ich stehe in Gesellschaft, also als ich eigentlich. Mhm. Verstehe ich auch nicht. Warum brauche ich diese ganze Bekleidung? Also ich habe diese Sicherheit in mir. Mhm. Ich bin jetzt in mir eigentlich. Also meine Ängste sind irgendwo anders, aber nicht so in Gesellschaft oder in menschliche Beziehungen und so. Also da bin ich ja. Wo auch immer Sie sind, also für mein Bild waren Sie so überzeugend, oder dem Bild vor, wie Sie diesen Laden geschildert haben, waren Sie so überzeugend. Das bin ich, das ist meins. Dass alles andere zur Konkurrenz werden kann, wo auch nur ein bisschen Angst auftritt. Und da würde ich tatsächlich eine Beratungssituation empfehlen. Das heißt, wir dürfen Sie nach der Sendung anrufen? Okay. Mit einer Adresse? Mhm. Also ich habe Sie so verstanden, meine Ängste soll ich therapieren, aber welche Ängste? Überhaupt erstmal gucken, wofür diese Lösung steht, so wie wir es jetzt uns hier in dem Gespräch angeschaut haben, und überhaupt zu schauen, was gibt es für Ängste? Sie kommen sehr häufig in verkleideter Form. Insofern können wir dir jetzt nicht klug drüber reden, sondern eher in so einer Beratungssituation. Also gut. Platt gemacht, ich hab gewonnen. Das war jetzt bezaubernd. Wir dürfen Sie anrufen nach der Sendung. Natürlich. Also gut, Dankeschön. Ich danke Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und wir machen noch mal ein bisschen Musik. Trotz meines sibyllinischen Ausspruches des Roten Faschingsstiftes ist es tatsächlich Faschingssonntag und es ist im Moment kein Anrufer in der Leitung. Also mache ich meine Büroarbeit weiter, weil ich habe mir nämlich auch ein bisschen was dazu ausgedacht, als wir dieses Gedicht oder als ich das Gedicht vortragen durfte. Mir hat das so gut gefallen mit der Leicht und der Schwere, weil es Und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nochmal vorgelesen, weil es dem entspricht, wie ich arbeite oder wie wir arbeiten, wie wir lösungsorientiert systemischen arbeiten. Wir arbeiten mit einer Haltungsänderung. In der Lösungshaltung, übertragen von dem Leichten, haben wir alles zur Verfügung. Wir haben unsere Kräfte, unsere Kompetenz, unsere ganz ureigene Kompetenz. Unsere Lebensklugheit, unsere lang gelebten Lösungsmöglichkeiten, um die Situation zu meistern, in die wir reingerutscht sind. In der Stresshaltung gehen wir sozusagen auf Sparflamme. Wir sind sozusagen auf einem Überlebenskampf eingestellt. Das heißt, wir mobilisieren alle unsere Kraft im Durchhalten. Und können dann aber nicht mehr die Leichtigkeit, die Beweglichkeit einladen, die mit Ressourcen verbunden sind, die mit Kompetenz verbunden sind. Insofern versuche ich, alle Gespräche hier zu begleiten, dass diejenigen, die mich anrufen, sich im Moment ja in einer Stresshaltung befinden. Sie haben vielleicht eine Situation, wo sie sich im Moment nicht in der Lage sehen, eine Lösung zu leben. Mein Job ist, sowohl hier als auch in der Therapie, als auch in den Seminaren, ist immer wieder hinzuarbeiten, zu sagen, du hast alles, was du zu einer Lösung brauchst. Du lebst im Moment die Schwere als Schutz, als Überlebensmotto. Und du hast aber auch das Leichte. Und das Leichte ist die Kompetenz von all dem, was du bis jetzt gelebt hast, um deine Konflikte zu lösen. 089 51 8 51 089 51 8 51 Unser nächster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Ich darf du sagen, wenn ich das Alter sehe. Mehr weiß ich aber auch nicht. Den Rest musst du erzählen, okay? Ja, also du bist, kann sie du sagen. Okay, danke. Du bist 15 und jetzt erzählst du mir. Mhm. Ja, also ich habe da ein physisches Problem, kann man schon sagen. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich einen sehr, sehr guten Freund. Mein bester Freund war das. Den habe ich geliebt wie mein Bruder, oder noch mehr. Und er hat mein Vertrauen missbraucht. Und jetzt bin ich halt sehr am Boden. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll jetzt. Mhm. Letztes Jahr war das? Ja, also es ist immer noch. Mhm. Das heißt, es gab irgendwas Konkretes. Ja, also der hat sich immer mehr abgeweicht von mir. Mhm. Der hat, also das ist eher so ein finanziell guter Ständiger und ich bin, also ich mache mir nicht so viel aus Geld und dann, der hat sich dann immer auf den teuren Weg begriffen und ich eher auf den billigen Weg und das vielleicht habe ich mir gedacht, das wäre so ein Grund, deswegen, dass er mich abgewiesen hat. Also es gab jetzt nicht einen wirklich konkreten Anlass, sondern ihr habt euch so sozusagen auseinandergetüttelt. Ja, kann man sagen. Gibt es noch Berührungspunkte, dass du dich immer wieder verletzt fühlst? Seid ihr in der gleichen Klasse oder in der gleichen Gruppe? Also wir sind in der gleichen Klasse. Mhm. Und er beleidigt mich auch. Mhm. Jeden Tag, kann man schon sagen. Ohne Grund. Ja. Und das verletzt mich immer sehr. Also das heißt, das, was sich so als, also was so ein schleichender Prozess war, wird jetzt immer noch untermalt, dass aus den ehemalig guten Freunden, boah, das ist ja wie so, ja, wie kann man das sagen? Einer, der stichelt und wie bist dann du, der immer sich wieder verletzt fühlt? Genau. Hast du einen anderen Kumpel gefunden? Ja. Schon. Aber ich denke immer noch an den alten Freund. Mhm. Relativ oft. Und mit diesem alten Kumpel bist du auch in so ein gutes Alltagsgeschäft reingerutscht? Ja. Was macht ihr da so zum Beispiel? Ich weiß nicht genau. Was meinen Sie jetzt konkret? Ja, Fußball spielen? Mucke hören? Kino gehen? Alles gemacht zusammen eigentlich. Mädels anschauen gehen? Ja. Ah, doch, auch. Ja, also ich habe mit dem alten Freund habe ich sozusagen mein ganzes Leben verbracht. Ich habe mit dem jeden Tag habe ich mit dem was gemacht. Aha. Und wir waren auch zusammen, wir sind auch zusammen in der Klasse. Aha. Sag mal, und mit dem neuen guten Kumpel auch Mädel anschauen? Ja, schon, ich schon. Auch schon mal sowas ausgeschaut im Sinne von Ja, auch. Also es ist zwar nicht so stark wie bei einem alten Freund, aber es ist ja auch schon gut. Naja, das Mädel müsstest du für dich dann allein in Anspruch nehmen. Ja. Das teiltest du dann weder mit dem allerbesten Kumpel noch mit dem guten Kumpel. Ich sag dir, warum ich dich auf diesen Weg locke, und ich merke an deinem zufriedenen Grinsen, dass du dich auch gerne locken lässt. Ja. So sehr dich das schmerzt, es ist spürbar. So liegt für mich aber auch, wenn ich dich jetzt so verschmitzt grinsen höre, wenn ich dich so in dieser Vision mir vorstelle, dass du so ein Mädel ausspähst, dass du ja sozusagen für dich alleine ausgeschaut hast, würde sich Freundschaft so oder so verändern. Und was mir jetzt noch auffällt, also sie verändert sich so oder so, die unterwirft sich auch dem, was eigentlich wieder jetzt aktuell dran ist. Und wenn ich dich jetzt so verschmitzt, zaubernd lachen und grinsen höre und schon, und du auch in so einem, also du bist da so richtig, hast du so eine Kräftesteigerung. Wenn ich mir vorstelle, dass du so morgen in der Schule, ach nee, morgen habt ihr ja Ferien. Es sei denn, Schweigepflicht, du kommst aus Holland, da gibt's aber auch Ferien. Also angenommen, du gehst dann mit dieser Haltung in den nächsten Schultag, grinst, hast vor Augen diejenige, die du dir ausgeschaut hast, und weißt definitiv, das geht keinen was an. Nicht meinen Eltern, nicht meinem allerbesten Freund, nicht meinem zweitbesten Freund, nicht meinem guten Kumpel, sondern das ist was, das geht nur mich an. Und wenn du mit dieser verschmitzten, bezaubernd lausbübischen grinsenden Haltung in die Klasse gehst und du schaust jetzt zu deinem allerbesten Ex-Kumpel und der stichelt wieder, was könntest du ihm dann hinhauen? Ja, verstehe, aber keine Ahnung. Was könntest du ihm so rüberreichen? Weil du grinst ja noch, bist ja noch so voll in dieser Fantasie drin. Vielleicht, dass ich das erreicht habe, was ich wollte und er nicht. So ist es. Ganz genau. Ganz genau. Wie fühlt sich das an? Super. Es fühlt sich super an. Und ich glaube, da klinge ich jetzt so ein bisschen altmütterlich, aber wenn man so diese verletzte Seite zeigt, dann ist es irgendwie so eine menschliche Schwäche, auf dieser verletzten Seite auch immer noch weiter rumzupieken Und wenn du die jetzt wirklich in großen Karton reinpackst, weil die gehört ja auch zu dieser Liebe zu deinem Freund, diese Verletztheit, aber die verpackst du jetzt wirklich in einen wirklich großen Karton. Deine Liebe, all das, was du zusammen mit ihm gesammelt hast und deine Verletzlichkeit. Und gehst dann im nächsten Schultag mit dem Bild von dem Mädel, was du sowieso mit keinem teilen wirst. Nicht dem allerbesten Freund, nicht mit Eltern, mit keinem. Nun der Haltung in die Klasse gehst, dann verändert sich was. Okay. Wie war nochmal der Satz? Wenn du jetzt nächstes Mal in die Klasse gehst und ihn siehst und der fängt wieder an zu sticheln? Ich habe was, was du nicht hast. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich super an. Das fühlt sich super an. Dann fang heute bitte, bitte an, den Karton zu packen. Okay. Danke schön. Alles Gute. Tschüss. Danke. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Jetzt wir zwei beiden. Sie erzählen mir ein bisschen. Also ich habe auch einen Karton zu packen und der steht eigentlich schon seit einem halben Jahr bei mir zu Hause, aber ich schaffe es nicht. Ich habe seit 7 Jahren einen Freund und ich habe mit der Zeit eigentlich immer mehr kleine Sachen gesammelt, die mir gezeigt haben, er ist es nicht, aber ich liebe ihn trotzdem sehr. Vielleicht liegt es auch daran, wenn man so lange zusammen ist, dass man dann einfach so eine starke Bindung entwickelt. Ich liebe ihn sehr und ich will ihn eigentlich nicht wehtun und ich will auch nicht dieses verdammte Schuldgefühl mit mir rumtragen, aber ich habe seit Monaten beschlossen, die Beziehung zu beenden und ich kriege den Bogen nicht. Oh, da möchte ich erstmal dieses Mysteriöse verstehen. Ich liebe ihn sehr und will die Beziehung beenden. Wie passt das zusammen? Ich weiß ja, warum ich mit ihm zusammengekommen bin damals oder warum ich ihn unbedingt als Freund haben wollte, was ich an ihm bewundert habe und was wirklich toll an ihm ist als Person. Ja, und diese Sachen liebe ich ja alle. Und alles, was er eben aber nicht ist, zum Beispiel vielleicht der Vater meiner ungeborenen Kinder, auch wenn ich mir jetzt gar keine Kinder wünsche, aber einfach nur die Tatsache, dass ich weiß, dass er eigentlich kein guter Vater sein kann. Und vielleicht auch so ein paar Verletzungen, die mir zugefügt hat, die ich ihm nicht verzeihen kann. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die Liebe schmälern, aber es macht mir einfach die Sache unmöglich zu sagen, ja, ist der Mann fürs Leben. Und deswegen... Das finde ich einen total spannenden Satz. Ich weiß, dass er nicht der Vater meiner Kinder sein kann, weil er wird ein schlechter Vater sein? Ja. Woher wissen Sie das? Weil er sehr, ich vermute es, weil wir haben halt einen kleinen Hund oder er hat einen Hund und wie er mit dem Hund umgeht, das ist nicht mein Sinn von Umgang mit dem Hund. Und darüber diskutieren wir auch nicht mehr und ich halte mich da raus, weil das ist sein Hund und nicht meiner. Aber daran merke ich, okay, wenn er mit dem Hund so umgeht, ich will bestimmt nicht, dass er mit meinen Kindern so umgeht. Ist ein blöder Vergleich, Hunde sind keine Kinder, aber es ist einfach so, dass ihm Geduld fehlt in vielen Sachen, dass er, wenn jemand was unabsichtlich macht, dass er das so auslegt, dass wäre es Absicht. Also er ist einfach sehr impulsiv und er reagiert manchmal sehr stark auf Sachen, wo ich mir denke, ja, da kann man doch mal ein bisschen Schwamm drüber durchatmen und dann löst sich das von selber. Da passen wir eben nicht zusammen, oder? Da denke ich, ist er zu hart und zu ungerecht. Der Tontechniker bittet nochmal zu kontrollieren, ob Sie das Radio aushaben, weil wir hier irgendwie so eine Kopplung haben. Ist Radio aus bei Ihnen? Also ich bin in einem ganz anderen Raum als meine Mutter. Da ist es relativ laut, weil sie hört nicht gut. Okay. Aber ich kann noch mal einen anderen Raum versuchen. Okay. Jetzt schauen wir noch mal. Ist hier besser? Jetzt gucken wir einfach mal. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? 31. Ich höre, Mama hört nicht mehr so gut. Sie leben zusammen mit Mama. Jetzt ist besser, viel besser. Ich lebe nicht zusammen mit Mama. Ich bin nur auf Heimaturlaub und... Okay, und jetzt wird aufgeräumt. Jetzt weiß nicht. Sie haben immer so einen hübschen Umgang und Sie haben so ein hübsches detektives Gespür, dachte ich mir. Mein Problem beschäftigt mich so doof und ich kann es nicht lösen allein. Also vielleicht haben Sie ja... Ich habe eine Spitzenidee. Da sitze ich schon die ganze Zeit wie auf einem Feuerstuhl. Mir fällt nämlich was auf. Sie verteidigen die Rechte ihres Hundes. Sie verteidigen die Rechte ihrer noch nicht geborenen Kinder. Und beide Verteidigungshaltungen würde ich wahnsinnig gerne auf Sie übertragen. Klagen Sie doch das ein, was Sie für den Hund einklagen, beziehungsweise für die ungeborenen Kinder. Klagen Sie das doch mal für sich selber ein bei ihm. Was würde passieren? Er würde mir vorwerfen, dass ich ein egoistischer Mensch bin. Und was würden Sie dann sagen? Dass ein bisschen Egoismus vielleicht gar nicht schlecht wäre. Ja. Dann sagt er, das ist gemein und ich bin eine Schlange, die beißt und ihn dann auslacht. Ah, und dann? Was machen dann Sie? Dann sage ich, stimmt ja wohl gar nicht. Dann kommt er mit seinen üblichen Kommentaren. Irgendwann mal am Ende versuche ich, oder naja, also ich ignoriere ihn dann vielleicht ein bisschen, weil ich denke, das führt ja schon wieder nirgendwo hin. Das sind immer die gleichen Phrasen, die wir uns zuwerfen und daraus entsteht bei ihm Aggression und Und bei Ihnen? Hilflosigkeit. Ah ja. Wie wär's denn, wenn dieser verbale Kampf ein bisschen gleichberechtigter werden würde? Also er steht da jetzt voller Power und er sagt ja gerade, Sie sind eine züngelnde Beißschlange, habe ich richtig verstanden, gell? Ja. Was könnten Sie dann, was könnten Sie dann sagen? Blackout. Und das scheint mir das Problem zu sein. Weil dann fangen Sie einzuladen, den Hund oder Ihre ungeborenen Kinder. Aber die können dann auch nicht dagegen halten. Dagegen halten können Sie. Also, wir üben jetzt nochmal. Ich sag jetzt zu Ihnen, Sie sind eine ungebärdige Schlange mit 3 Giftzähnen. Wenn die noch nicht auf der Botanik zu finden ist, du hast 3 Giftzähne. So, jetzt Sie. Es ist ganz natürlich, dass man sich verteidigt, wenn man angegriffen wird und ich will von dir in der Weise nicht angegriffen werden. Und wenn ich zurückbeiße, dann hast du das selbst verschuldet, weil ich bin in überall auf der Welt nicht als das bekannt, als was du mich bezeichnest. Du bist der Einzige, der das von mir behauptet. Klar, aber kann er ja auch. Wir leben ja auch zusammen. Ja, man könnte ihm doch dann zumindest vorwerfen, dass er ein unfähiger Tierkenner ist, weil es gibt keine Klapperschlangen mit 13. Also Sie gehen ihm einfach nicht an den Kragen, sondern Sie gehen immer wieder in diese Rückwärtshaltung. So, jetzt habe ich den ganzen Sonntagabend immer wieder gesagt, wir haben Zeit zum Sprechen, nur ist die Zeit vorbei. Ich möchte gerne mit Ihnen nächsten Sonntag weiter üben. Darf ich? Können Sie anrufen? Ich glaube, da bin ich auf Arbeit. In 14 Tagen? Das ist schwierig, weil ich nicht weiß, ob der Dienstplan, der kommt immer erst am Freitag raus. Aber wir müssen weiter üben. Wir müssen das. Und dann fragt er sich, was ich da für Telefongespräche führe. Dann sagen Sie ganz einfach durch die Tür, ich übe gerade, was ich dir sagen soll, wenn du mich wieder als Giftschlange bezeichnest. Ich muss es jetzt leider erstmal so offen lassen. Bitte rufen Sie wieder an. Ich kann auch nicht in Ihren Terminplan reinspucken, aber ich würde gerne weiter üben, dass Sie sich nicht mehr in der Rückwärtsverteidigung schützen, sondern in der Vorwärtsverteidigung. Ich beobachte eine Rückwärtsverteidigung und ich würde so gerne eine Vorwärtsverteidigung mit Ihnen üben. Das ist ja schon mal ein Anhalt. Das ist doch schon mal ein Satz. Da machen wir weiter. Danke Ihnen. Also, tschüss. Jetzt hätten wir Anrufe. Jetzt muss ich bloß Schluss machen. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. 21.05 Uhr auf Sendung und ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ich bedanke mich und eine gute Zeit. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Und gleich nach den 22 Uhr Nachrichten in Bayern 2 der Zündfunk-Generator mit dem Thema Wer kann sich die Stadt noch leisten? Wie Jubisierung und Luxussanierung unsere Städte verändern. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. 22 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Gudrun Skupin. Die Übersicht. Sprengstoffanschlag erschüttert Altstadt von Kairo. EU-Länder streben Neuordnung des Weltfinanzsystems an. In Hollywood könnten bald die Schauspieler streiken. Das Wetter? Nachts Schnee oder Schneeregen. Kairo. Bei einem Anschlag in der ägyptischen Hauptstadt sind nach Angaben der Regierung eine Französin getötet und mehrere weitere Ausländer verletzt worden. Unter den 16 Verletzten sind 9 Franzosen und ein Deutscher, teilte die Polizei vor kurzem mit. Wie das Auswärtige Amt soeben bestätigte, liegt der Bundesbürger mit leichten Verletzungen in einem Kairoer Krankenhaus. Augenzeugenberichten zufolge hatten die Attentäter von einem Dach aus 2 Sprengsätze auf einen belebten Platz in der Kairoer Altstadt geworfen. Einer von ihnen explodierte. Das historische Viertel Kairos um die Hussein-Moschee ist ein beliebtes Ziel von Touristen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bisher unklar.